1. Wine kann Menschen zum Spott machen und starke Alkohol zu lautem, unkontrolliertem Verhalten führen, daher ist niemand, der sich davon betrinken lässt, wirklich weiser. 2. Die Furcht vor einem König ist vergleichbar mit dem Brüllen eines jungen Löwen, wer seinen Zorn erregt, riskiert sein Leben. 3. Es ist ehrenhaft für einen Menschen, sich von Streitigkeiten fernzuhalten, wohingegen jeder nah dazu neigt, Konflikte zu suchen. 4. Der Fall flat im Herbst nicht, wenn jedoch zur Erntezeit Erträge erwartet, würde feststellen, dass nichts vorhanden ist. 5. Die Absichten im Herzen eines Menschen sind oft tiefgründig und schwer zu erkennen, doch ein klugerer Mensch vermag sie zu ergründen und nutzbar zu machen. 6. Viel Menschen behaupten, gütig und loyal zu sein, einen wirklich truen Freund zu finden, erweist sich jedoch oft als schwierig. 7. Ein rechtschaffener Mensch, der in Integrität lebt, sichert seinen Kindern ein positive Zukunft und Wohlergehen. 8. Ein König, der als Richter amtiert, ist in der Lage, durch sein scharf Beobachtungsgabels Bos zu erkennen und zu besiegen. 9. Wer kann mit Gewissheit behaupten, sein Herz rein gehalten und sich von jeglicher Sünde befreit zu haben? 10. Unerlich gewickt und angenommen sind für Gott gleichermaßen abschulig. 11. Schon ein Kind offenbart durch sein Verhalten, ob seine Handlungen aufrichtig und ehrlich sind. 12. Sowohl das Horen oder als auch das Sehende und Worden von Gott geschaffen. 13. Gib dich nicht übermäßig dem Schlaf hin, nicht zu verarmen, bleibe wachsam und fleißig, damit du ausreichend versorgt bist. 14. Der Körper beklagt oft die Qualität einer wer mit den Worten verschlägt, schlägt, doch sobald sie erworben hat und weget, rühmt sich seines Geschäfts. 15. Obwohl Gold und zahlreich Edelstein wertvoll sind, stellen einsichtsvoll und weiser wert einen noch kostbaren Schatz dar. 16. Wer für einen Fremden birgt, sollte zur Sicherheit sein gewohnt als Pfand geben müssen, insbesondere wenn sich auswärtig handelt. 17. Obwohl betrügerisch erworbenes Brot zunach sus schmecken mag, wird der Genespäter durch bittere Konsequenzen und Ruhe ersetzt. 18. Plain werden durch wohlüberlegten Rat gefestigt, und Krieg sollten ausschließlich mit klugerer Strategie und Führung geführt werden. 19. Wer Geheimnis preisgibt, verbreitet Verli am Dungen, daher sollte man sich nicht mit Personen einlassen, die leicht fertig reden. 20. Wer seinen Eltern flutscht, dessen Leben wird metaphorisch gesprochen in tiefer Finsternis enden, was auf ein unglückliches Schicksal hindeutet. 21. Ein Erbe, das überalt oder auf unrechtmäßig weiser erworben wird letztendlich keinen Warren Siegen bringen. 22. Man sollte nicht den Wunsch hegen, Boses mit Bosem zu vergelten, stattdessen ist es ratsam, auf Gott zu vertrauen, den Word hilfleisen. 23. Uneinheitlich gewickt sind für Gott abschulig, und ein falsch Wagewort als Verwerflich betrachtet. 24. Die Schreit eins Menschen werden von Gott gelenkt, why kann der Mensch dann seinen eigenen Weg vollständig verstehen? 25. Es ist ein Falle für den Menschen, unüberlegt etwas als heilig zu erklären und erst nach einem Gelübde über die Konsequenzen nachzudenken. 26. Ein weiser König identifiziert die Gottlosen und entfernt sie aus der Gemeinschaft, wobei strenge Maßnahmen gegen sie ergreift. 27. Der menschliche Geist wird als ein von Gott gegeben Lügt betrachtet, die allen ersten Bereich des Körpers und der Seele erforscht. 28. Ein König wird durch Leben treu geschützt, und durch dies Eigenschaften festigt sein Herrschaft. 29. Die Stork ist der Stolz der jungen Männer, warin das Grey Haar die Word und Erfahrung der älteren Generation symbolisiert. 30. Hart bestrafungen, die Schmerz verursachen, können dazu dienen, Bosmenschen zu lauten und sie von ihren Fällen zu reinigen.